Ja, wir haben 14. Januar, Sonntag im Jahr 2024. Herzlich willkommen alle, die ihr eingeschaltet habt. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute mal ein bisschen wieder was anderes erzähle als Deutschland, weil da gibt es natürlich sehr, sehr viele Kommentare und Nachrichten im Moment. Das ist so überbordend und so viel, dass ich da, glaube ich, heute wenig dazu sagen muss. Aber wenden wir mal unseren Blick in die Vereinigten Staaten. Da beginnt die Demokratische Partei ihre Wählerbasis zu verlieren. Hauptsächlich die schwarze Bevölkerung und die spanisch sprechende Bevölkerung. Das geschieht durch diese Grenzkrise. Die haben ja unglaubliche Mengen an illegalen Grenzübertritten und das ist ein Krieg zwischen Washington, also der Zentralmacht in Amerika und den Anrainerstaaten nach Mexiko hauptsächlich, die bisher all diese Grenzübertritte zulassen müssen, aber dann machen viele, dass sie die Angekommenen mit Bussen in das weitere Amerika reinbringen und insbesondere in diese sogenannten Sanctuary Cities, also in diejenigen Städte, die sich geöffnet haben und gesagt haben, bei uns bleiben diese Migranten unberührt und wir schützen sie. Also quasi Asylstädte. Und die beginnen jetzt auch schwer darunter zu leiden, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit der Vielzahl dieser Menschen. Die lungern auf den Straßen rum. Und jetzt hat New York, der Bürgermeister, gesagt, also wir müssen da also öffentliche Gebäude nehmen, Schulen, andere Städte haben das auch gemacht. Auch dieser etwas unglückliche Bürgermeister Eric Adams, der hat jetzt Schulen requiriert und hat gesagt, wir können jetzt nicht mehr Schule machen, aber wir können die Migranten in die Schule stecken. Und die Bürger haben natürlich Kinder und die wollen in die Schule und die Kinder müssen auch in die Schule, weil die Eltern arbeiten. Es ist ja in unserer Sklavenwirtschaft so, dass beide Eltern oft arbeiten müssen und dann können sie die Kinder zu Hause nicht versorgen. Und da geht halt nichts mit Homeschooling, also mit selbst die Kinder ausbilden, auch nicht mit Internetschulen. Da müssten sie ja auch irgendeine Aufsicht dann auf elterlicher Seite, also im Heim der Kinder dabei sein. Und das wird den Eltern einfach zu stressig und sie müssten dann auch noch ihre Arbeit aufgeben und die kotzen, die husten Bröckchen. Und deswegen sagen die langsam, wir haben das satt. Ganz egal, ob wir den Trump mögen oder nicht und ob der zur richtigen oder falschen Partei gehört, wir werden den wählen, weil der sagt wenigstens vernünftige Dinge und hat ja auch in seinen 4 Jahren, in seiner ersten Amtszeit, bewiesen, dass er es kann. Der nimmt also nicht nur den Mund voll und verspricht Sachen, die er hinterher nicht kann, sondern der kann. Das Zweite, was natürlich dem Herrn Trump immer mehr Wähler beschert, ist diese Geschichte mit diesen Anklagen, die gegen ihn laufen, die so unsinnig sind und so bösartig und so falsch. Und jeder einigermaßen aufmerksame Bürger merkt, dass da jetzt gespielt wird und sagt, das kann doch nicht sein. Auf der einen Seite wird Trump wegen Sachen belangt, die absolut hat er nichts falsch gemacht, ja. Aber auf der anderen Seite lässt man die Bidens mit ihrer Korruption und all ihren Verbrechen vom Kantagen. Und dieser Hunter Biden, der ignoriert einfach den Kongress. Wenn er vorgeladen wird, kommt er nicht. Und dann kommt er unvorgeladen. Und wenn die erste peinliche Frage entsteht und er sie beantworten müsste, dann haut er wieder ab. Einfach frech wie Rotze, kommt und geht der grad, wann er will. Naja, eigentlich, der Kongress hat ja eigene Gefängnisse und eine eigene Polizei. Die könnten den also festgenommen haben. Haben sie nicht gemacht. Der Punkt ist, ich habe schon lange den Verdacht, dass dieser Hunter Biden mit seinem Papa ein Hühnchen zu rupfen hat. Schließlich hat der Vater, also Joe Biden, ihn ständig missbraucht, seinen Bruder in den Tod getrieben und auch ihn in die Drogensucht getrieben. Der hat ja mit all möglichen Kindern aus seiner direkten Familie und auch aus der weiteren Familie sexuelle Verhältnisse gehabt. Pädophile sexuelle Verhältnisse gehabt und das sind alles gestörte Kinder. Und die haben natürlich schon ein Hühnchen mit dem zu rupfen, ja. Also man hört ja aus dieser Familie furchtbare Sachen. Das sind ja zum Teil auch Gerichtsverfahren anhängig, ja. Da geht es um ein Tagebuch von einem Mädchen, das sagt, der Joe hat mich da dauernd angefasst. Ich möchte nicht wissen, was er mit seinen Buben gemacht hat. Also da sind auf jeden Fall Vermutungen, die man anstellen muss, die in diese Richtung gehen. Und dann wurde natürlich Hunter Biden auch einfach immer nur als der Bagman Das ist also der Junge mit der Tüte, mit der Tasche, mit dem Koffer, benutzt, um Geld zu transportieren. Auch diese Geschichte mit den Bildern, die er da malt und die dann horrende Preise einfahren, das ist ja nichts anderes als eine verdeckte Bezahlung für Dinge, wo, ja, da kauft also einer so ein Bild für einen irren Preis, ja. Das sind Klecksereien von einem Schulbuben. Und der irgendein großer CEO oder irgendein Politiker kauft das Ding dann für eine halbe Million oder mehr. Und man fragt sich, wofür ist denn das Geld jetzt wirklich? Ja, für diese Kleckserei ganz sicherlich nicht. Naja, auf jeden Fall, diese Kinder wurden von Joe Biden auf verschiedene Arten missbraucht. Wie gesagt, sexuell gibt es da viele Aussagen und Gerüchte. Und in anderer Hinsicht wurden die natürlich auch gebraucht oder missbraucht. Wie gesagt, als Bagman oder als Aushängeschild und Junge fürs Grobe. Und es könnte natürlich sein, dass der Hunter Biden diese Nummern da einfach nur abzieht, um seinem Vater zu schaden. Vielleicht hat er einen Deal gemacht, er darf anonym sterben und bei seiner Hinrichtung, die bleibt anonym und verdeckt und dafür kriegt er aber den Auftrag, seinen Paps dahin zu hängen und den in die Pfanne zu hauen. Naja, und dann stellt sich raus, und das bringt Trump auch immer mehr Wählerstimmen ein, dass diese ganze Justiz da korrupt ist und dass diese Ankläger und Richter, die ihn da ständig misshandeln und mit Missbrauch der Gesetze gängeln und unterdrücken, dass die auch in Korruption verwickelt sind und in alle möglichen sexuellen und andere Geschäfte, die man da eigentlich nicht mehr machen sollte. Das ist schon, ja, zum Teil, wenn es jetzt so ernst wäre, könnte man so den ganzen Tag drüber lachen. Aber das ist tatsächlich so, diese Satanisten, die kennen keine Grenzen. Die kennen auch keinen Rückwärtsgang. Die können nicht umkehren. Die können nicht sagen, oh, ja, ich glaube, da sind wir zu weit gegangen, das lassen wir mal. Nein, das können die nicht. Die können auch nichts gestehen. Die haben keinen Rückwärtsgang. Und das macht ihre Situation zum einen so ausweglos, weil die haben eigentlich nur noch den Rückwärtsgang als Ausweg. Aber auf der anderen Seite macht es sie natürlich auch gefährlich, weil die müssen jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Es gibt keine andere Möglichkeit für die. Die haben nur Vorwärtsgänge und da vorne ist eine Wand. Und das heißt, sie müssen da mit Anlauf durch. Das ist die einzige Variante, die für sie überhaupt noch in ihrem Begriffsvermögen auftaucht. Und das liegt auch an diesem Kit oder Zement, den ich neulich beschrieben habe. Ja, diese Erpressbarkeit. Das ist ja über all diese Korruption und sexuelle Aberration weltweit ein riesiges Erpressungssystem. Und wenn da einer ausschert und anfängt zurückzurudern, kriegt der so eine auf die Glocke, dass er das kaum überlebt. Also entweder überlebt er das physisch nicht, oder er überlebt es, was seinen Ruf und seine Stellung angeht, nicht. Und reißt natürlich Familie und alle seine Freunde mit in den Dreck. Und die wollen das natürlich auch nicht. Und das ist ja genau diese Kraft dieser Erpressung. Ja, dass diese Leute, die erpressbar sind, ja nicht nur für ihr eigenes Wohl sorgen müssen, sondern auch noch für das ihrer Verwandten, ihrer Bekannten und Freunde und so weiter. Und deswegen können die nicht zurück. Und deswegen gibt es in diesen satanistischen Kreisen auch keine Rückwärtsgänge. Da kann keiner raus. Ja, die müssen alle mit dem Hirn durch die Wand. Ja, das ist dieses sozialistische Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Naja, und dann kommt natürlich immer mehr über diese Epstein-Geschichte raus. Auch wird langsam, ja, ruchbar kann man noch nicht sagen, aber es zeichnet sich ab, dass der Kerl nicht wirklich tot ist. Also ich habe damals auch die Gesichtsform gesehen, dessen, den sie da auf dieser Rollbare da aus dem Gefängnis rausgerollt haben, durch die Tiefgarage, der hatte eine ganz andere Gesichtsform. Andere Ohren und auch das Nasenbein war gekrümmt, was bei Epstein nicht der Fall ist. Ich habe schon damals gedacht, dass sie da eine Fake-Aufnahme haben. Zumindest, wenn Epstein tot ist, dann ist der Tote, den sie da so publikumswirksam und kamerawirksam rausgerollt haben, nicht Epstein. Aber es ist natürlich zu vermuten, dass Epstein wesentlich besser geschützt war, als wir das glauben sollen und das überlebt hat. Und dann haben die Leute, die von Epstein da erpresst wurden, ein echtes Problem, weil dann ist er im Hintergrund schon lange am Trällern und Singen. Und jetzt kommen da irgendwelche Sexvideoaufnahmen mit Bill Clinton, Prince Andrew und Richard Branson raus. Zumindest steht das im Raum. Und das heißt, alle ihre vormaligen Versuche, irgendwas da abzustreiten, die brechen dann zusammen. Und auch so Leute wie Hillary Clinton, die hat ja ihre Henker hinter völlig harmlosen Leuten hergeschickt, um die zu drangsalieren und von irgendwelchen Aussagen abzuhalten. Das kommt jetzt auch raus. Naja, und dann hat dieser Joe Biden mit der Jemen-Iran-Krise jetzt mal wieder so richtig ins Klo gegriffen. Also die meisten wissen es wahrscheinlich noch nicht, aber die Jemeniten oder die Houthis in Jemen, die haben schon vor einigen Wochen ein britisches Kriegsschiff versenkt. Jetzt haben natürlich diese britischen Piraten da einen dicken Hals und die wollen Rache. Und deswegen haben sie die Amerikaner angestachelt, doch da was zu tun. Und die haben es gemacht, ja. Ein United States Marine Corps Colonel Dick Gannon, der hat gesagt, you can't fix stupid. Also man kann Dummheit nicht reparieren oder heilen. Er meint, die Luftangriffe auf den Jemen der USA und des Vereinigten Königreichs sind absolute Dummheit und werden wahrscheinlich eine Spirale an weiterer Gewalt auslösen und das wird Amerika und Britannien ziemlich dumm aussehen lassen und vor allem viele ihrer Staatsangehörigen, also Soldaten, in den Tod führen. Vor allem, wenn man sich überlegt, was wird denn damit jetzt eigentlich erreicht? Also von einem militärischen Standpunkt aus gesehen ist es völlig unmöglich, dass man durch diese Bombardierungen irgendetwas erreicht. Außer, dass die Houthis weiter angreifen. Vor allem dieser Anthony Blinken, der hat viele Führer in der Türkei, in Griechenland, in Jordanien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch in Saudi-Arabien, über diesen US-Plan, den Jemen zu bombardieren, informiert. Und ja, selbst ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht einer aus den Umfeldern eines dieser Führer das dann weiterverraten hat und die Jemeniten mal ihre Spielsachen da in Sicherheit gebracht haben. Das heißt, die Amerikaner haben jetzt wahrscheinlich irgendwelche leeren Lagerhäuser bombardiert und die Sachen, die da drinnen waren, die sind schon längst irgendwo anders. Das heißt, das ist so ultimativ blöd und dumm. Also das hätte man machen müssen, ohne vorher die halbe Welt davon zu informieren, dass man das vorhat. Das heißt, durch diese Nadelstiche, diese Angriffe jetzt, wird man die Houthis wahrscheinlich eher dazu bringen, noch weitere Schiffe anzugreifen. Und der Zelensky in der Ukraine, der hat ja alle möglichen Waffen über den Schwarzmarkt verkauft oder verkaufen lassen. Man weiß ja gar nicht, wo das ganze Zeug hingekommen ist und welche Raketen da überhaupt in den Händen von diesen Houthi-Rebellen sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Amerikaner und die Briten mit eigenen Waffen da angegriffen werden. Und das wird natürlich dann mal lustig sein zu beobachten. Auch darf man nicht vergessen, dass hinter den jemenitischen Houthis der Iran steckt. Und vor einem Jahr haben die Amerikaner einen iranischen Tanker gestohlen und das Öl illegal verkauft. Und jetzt hat der Iran sich genau dieses Schiff wieder zurückgenommen. Die Macht der USA schrumpft. Das kann man daran sehen. Und Iran hat wahrscheinlich schon Nuklearwaffen. Und möglicherweise auch russische Raketen. Also man denkt da immer an die Kinschals. Das heißt, US-Kriegsschiffe, auch britische Kriegsschiffe. Na, die Briten, die sind viel zu unwichtig. Aber zum Beispiel so ein Flugzeugträger, das wäre jetzt mal ein richtig gutes Angriffsziel für den Iran. Und man sieht jetzt in der Ukraine und den Raketenbeschüssen, dass absolut nichts gegen diese Raketen hilft. Die Flugabwehrsysteme des Westens sind absolut hilflos gegen diese überlegene Waffentechnik. Das heißt, auch da werden sich einige amerikanische Wähler am Kopf kratzen und sagen, will ich wirklich, dass meine Kinder in den Krieg gehen oder dass meine Nichte, mein Neffe oder mein Bruder oder mein, was weiß ich, Verwandter, Freund und so weiter in den Krieg geschickt wird, nur wegen diesem Joe Biden, der offensichtlich dement ist und gar nicht weiß, was er da tut? Und dann gab es ja auch noch dieses lustige Spiel, dass der amerikanische Verteidigungsminister, also Kriegsminister, Lloyd Austin, ja, wie soll man sagen, absent without leave. Also der war einfach weg. Schlussende aus. Also er war ernsthaft krank. Ich vermute, dass der schon längst verblichen ist. Also die Sache ist, er soll Krebs haben, das wurde schon behauptet. Aber das Weiße Haus hat überhaupt nichts davon gewusst, dass der in der Klinik liegt. Und wenn so etwas passiert, zeigt es mir, dass hier schon lange intern sehr große Schwierigkeiten in der Biden-Administration laufen. Das sind schon Zersplitterungen und Frontkriege. Also wenn jemand ein Amt hat wie dieser Lloyd Austin und er will nicht, dass man weiß, dass er schwer krank ist, er sagt das auch nicht seiner Stellvertreterin, dann bedeutet das, dass er nicht möchte, dass in der weiteren Administration Biden sein Schwächezustand bekannt wird. Und das bedeutet, dass es hier Flügelkämpfe gibt. Und ich unterstelle mal, das ist meine Vermutung, dass dieser Austin sehr wohl weiß, dass weitere Kriegstreiberei im Nahen Osten einfach schädlich ist. Und er ist sicherlich kein Chorknabe und ist eigentlich eher zu den Falken zu rechnen, aber vielleicht nicht ganz so einer, der, so kriegslüstern ist, wie diese Neocons, also sowas wie diese Frau Newland. Die wollen Krieg um jeden Preis, denen ist auch scheißegal, was dann da passiert und welche Länder da untergehen und wie viele Millionen oder Milliarden Menschen dabei umkommen. Aber bei dem Lloyd Austin ist da ein Stück mehr Vorsicht eingebaut. Ja, also ist sicherlich kein guter, aber relativ gesehen vielleicht nicht ganz so schlimm wie Newland und ähnliche Konsorten. Und der wollte natürlich nicht haben, dass man in seiner Krankheit diese Schwäche nutzt und quasi dann in seine Domäne reinregiert und da irgendwas vom Zaun bricht, was er nicht möchte. Also Biden hat es nicht gewusst und auch der National Security Advisor Sullivan hat nichts davon gewusst. Und wenn sowas läuft, dann ist da ein Riesenkrieg in der Administration. Und das zeigt mir, dass da also schon lang kein Krakelee mehr ist, sondern eine Riesenrisse. Entlang dieser Risse, die auch andernorts auftreten, kann man sogar sehen, wer hier die eigentlichen Zügel in der Hand hat. Also wenn man mal das Verhältnis Israel und USA betrachtet, dann haben bei allen Dingen, die da geschehen sind in den letzten Jahrzehnten, die USA immer an Gesicht oder sogar an Macht verloren. Also wenn immer irgendwie Israel und USA irgendwas gemeinsam gemacht haben, dann hat das immer zum Nachteil der USA gereicht. Im Verhältnis mit USA und Europa ist es umgekehrt. Da ist Europa immer die Seite mit dem kürzeren Streichhölzchen und die Verlierer. Das sieht man bei Nord Stream und bei der Deindustrialisierung Europas und all diesen Dingen. Die Europäer sind eigentlich nur noch zum Abnicken und zum Bezahlen da. Aber in dem Verhältnis USA-Israel ist Israel immer derjenige mit dem längeren Streichholz. Und deswegen sieht man da jetzt allmählich ziemlich offen, dass diese Geschichte mit dem Zionismus gar nicht so falsch sein muss. Ja, die Zionisten, die lenken die Geschicke. Und der Mossad und dieses Dreigestirn Mossad, MI6 in Großbritannien, der Auslandsgeheimdienst, und die CIA in den USA, der Auslandsgeheimdienst. Diese drei, die arbeiten da zusammen, aber unter Führung des Mossad. Und deswegen ist natürlich immer Israel oben auf und die anderen, die leiden darunter. Und wir müssen natürlich jetzt aufpassen, wenn die Sicherheit Israels für uns in Europa Staatsraison ist, kann das so richtig in die Hose gehen. Vor allem, wenn jetzt die ganze Welt mit Krieg überzogen wird von den Amerikanern im Auftrag Israels und dann anfängt da irgendwelche Flächenbrände auch uns zu erreichen. Vor allem mit all den vielen Fremdländern, die ja nicht gerade aus uns wohlgewogenen Ländern kommen. Ich bin in diesem Zusammenhang auch mal gespannt, wie das jetzt ist, Südafrika und der Internationale Gerichtshof, also dieser International Criminal Court in Den Haag. Was wird da passieren? Also da haben jetzt die Südafrikaner die Israelis in Anklage oder unter Anklage gestellt. Das ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte. Diese Richter sind ja auch nicht dumm, die wissen ganz genau, was das für eine politische Sprengkraft hat. Und sie müssen natürlich jetzt mit ihrem Urteil da voll rein in diese Brandblase des Zionismus. Kein Urteil zu sprechen wäre verheerend. Und wenn sie eins sprechen, dann muss das natürlich kohärent sein mit vorangegangenen Urteilen. Ansonsten wird die Doppelmoral offensichtlich. Und deswegen ist es durchaus denkbar, dass was auch immer da an Richterspruch rauskommt, das den Zionismus ziemlich in die Klemme bringt und vor allem auch die Länder in der EU, die Israel zur Staatsraison gemacht haben. Ja, und dieser Richterspruch kann natürlich auch Auswirkungen haben auf die Biden-Administration. Also für die läuft ja wirklich gerade alles ganz schlecht. Jetzt hat dieses House Oversight Committee vor einigen Tagen gefordert, dass ein Schlüsselzeuge, nämlich Cassidy Hutchinson, alle Aufzeichnungen und auch alle Zeugenaussagen zur Verfügung stellt zur weiteren Verwendung dieses Komitees, um diesen 6. Januar und diesen angeblichen Putschversuch am 6. Januar 2021 aufzuarbeiten. Das wird jetzt auch noch schlimmer, weil einer der Agitatoren des Staates, ein gewisser FBI-Agent Ray Epps, wenn ihr das mal schon zur Notiz genommen habt, das war einer derjenigen, der da die Nase ziemlich auffällig in die Kameras gehalten hat und alle möglichen Leute aufgefordert hat, in das Kapitol reinzugehen. Und der hat also quasi, wenn man so will, diesen Aufruhr angestachelt. Jetzt ist das aber ein FBI-Mann. Und der hat die Nase so offen in die Kamera reingehalten, dass man ihn erkannt hat. Und deswegen ließ sich das also nicht mehr verheimlichen und nicht mehr verschleiern. Und dem hat man jetzt so ein Sweetheart-Deal gemacht. Man hat ihn also verklagt, weil man ihn verklagen musste. Und dann hat man ihn für 6 Monate auf Bewährung verknackt und ein paar Stunden Sozialarbeit und vielleicht 600 Euro Strafe, während aber andere schon seit Jahren im Knast schmoren, ohne dass man ihnen überhaupt ein Verfahren gemacht hat. Und die Leute fangen an, wie gesagt, Bröckchen zu husten. Und das treibt auch hier immer mehr Wähler in die Arme von Trump. Nicht unbedingt in die Arme der Republikanischen Partei. Das haben die Republikaner auch schon begriffen. Viele von den Republikanern wollen den Trump loswerden, weil sie in ihm auch eine Gefahr sehen für sich und ihre Lieben. Weil bei den Republikanern sind natürlich auch viele erpressbar und erpresst worden und das würde ja dann alles auffliegen. Also inzwischen ist völlig klar, wenn Trump nochmal an die Macht kommt, dann gute Nacht. Auch ist herausgekommen, dass also diese Nichteinsetzung der National Guard am 6. Januar 2021, dass das ein gewisser General Milley verhindert hat. Also es gibt inzwischen Aussagen, dass Milley über Vitamin B und Intrigen das amerikanische Militär quasi wie so eine Art feudalen Besitz betrachtet und führt. Und das würde natürlich auch aufhören in dem Moment, wo ein gewisser Herr Trump wieder zur Macht kommt. Alles in allem, all diese Geschichten, jetzt auch die Vorwahlen, die da in Illinois stattfinden, alle Prognosen für diese Wahl 2024, da gibt es nur einen glänzenden Stern am Himmel der Politik und das ist Donald J. Trump. Alle anderen Kandidaten sind weit abgeschlagen und viele haben auch das Rennen schon längst verlassen, also viele haben aufgegeben. Und selbst die für Biden geschönten Umfragen der Mainstream-Medien ergeben bereits jetzt teilweise zweistellige Abstände zwischen Trump und Biden. Und das heißt im Grunde genommen das Geständnis, dass Joe Biden keine Chance hat. Und deswegen ist meine Vermutung, dass man darauf hinarbeitet, diese Wahl gar nicht stattfinden zu lassen. Das mit dem Fälschen wird nicht mehr gehen, denn so viel fälschen können sie nicht. Und vor allem, das ist ja schon das letzte Mal richtig gehend aufgefallen. Das heißt, sie werden es nochmal über eine Pandemie probieren. Ich habe ja schon gesagt, Marburg-Virus und Olympiade, bla. Ja, muss man gucken, ob es das dann auch ist. Aber manchmal habe ich halt auch recht gehabt, wie zum Beispiel bei der ECOWAS und Niger. Da ist kein Angriff erfolgt. Die haben genau das gemacht, was ich gesagt habe. Und meine Prognose ist, dass man zunächst mal Michelle Obama versucht, irgendwie da reinzuschieben. Und wenn das nichts hilft, lässt man die Wahl einfach ausfallen. Man behauptet dann ausländische Angriffe auf die Infrastruktur, Hackerangriffe auf die Infrastruktur und auf die Wahlinfrastruktur würden das unmöglich machen. Es sind auch schon Gerüchte im Umlauf, dass da das mit größeren Eiern beworfen wird, das Land. Also es geht zum Beispiel die Sage, man würde ein Erdbeben in Kalifornien benutzen, um diese Wahl zu verhindern und da eine Katastrophe auszulösen und das Ganze dann unter diesen schrecklichen Ereignissen zu verstecken. Übrigens ist an der Stelle auch zu sagen, das Erdbeben in Ishikawa an Neujahr, das ist in Japan, das war auch fabriziert. Zumindest sagen das Leute vom MI6 und vom Secret Service in Japan. Und ein gewisser Konteradmiral Karl A. Lahti aus Buffalo soll dafür verantwortlich sein. Den haben sie jetzt gefangen genommen und der wird wahrscheinlich abgeurteilt und möglicherweise auch hingerichtet, das weiß ich nicht. Der soll angeblich diese Straftat begangen haben. Und der Hintergrund ist, in Ishikawa gibt es eine Gruppe sehr einflussreicher Leute, die dort leben. Und die machen sich stark für die Unabhängigkeit Japans von den Vereinigten Staaten. Das heißt, die wollen Friedensverträge und die wollen die Souveränität Japans wieder. Und in Deutschland, da gibt es ja auch Gerüchte, dass da das Gleiche stattfinden soll irgendwann. Und irgendwann muss es ja auch sein. Und auch da gibt es das Gerücht, dass für diesen Fall der tiefe Staat vorgesorgt hat und dann in der Eifel Vulkane wieder ausbrechen lassen will und Erdbeben machen möchte. Und das kann natürlich auch der Grund dafür sein, warum die Unabhängigkeit in Deutschland ja so noch nicht da ist zum einen und auch gar nicht irgendwie groß ins Gerede gebracht wird. Der Putin hat ja neulich auch irgendwann mal gesagt, also die Deutschen brauchen gar nicht zu hoffen, dass wir Russen ihnen helfen werden. Das kann natürlich auch vor diesem Hintergrund zu sehen sein. Also man muss einfach sehen, die Leute sind ja nicht dumm, die wissen ja, was der tiefe Staat da unter Umständen plant. Wenn ich die Gerüchteküche aus den Geheimdiensten schon einigermaßen kenne, dann wissen die viel mehr. Man darf nicht vergessen, der Putin war ja lange ein Geheimdienstler. Der hat da Kontakte und ist exzellent vernetzt und der wird das wissen. Und so eine Aussage muss man eben durch diese Brille betrachten. Jetzt ist die Frage, warum lassen die Weißhüte das überhaupt zu? Ja, wenn das Militär irgendwann aktiv werden soll, dann muss die zivile Gesellschaft erstmal zusammenbrechen. Naja, und wenn man, wie bei uns jetzt, über die Industrialisierung und über Energieverteuerung und alles Mögliche, Inflation und bla, einfach den Handel zusammenbrechen lässt, dann wird natürlich immer zivile Unruhe entstehen. Und dann wird immer die zivile Gesellschaft zusammenbrechen. Und dann muss das Militär für Ruhe sorgen. Und das ist genau der Grund, warum die Weißhüte das zulassen. Also das Argument kommt von beiden Seiten. Einerseits muss man das zulassen, um die zivile Gesellschaft abzubauen und damit das Militär überhaupt zu rechtfertigen. Und zum anderen will man die zivile Gesellschaft natürlich auch aufwecken und sagen, hört mal zu, ihr seid ja hier mitten in einem Geschehen drin, guckt mal endlich hin und versucht es zu verstehen. Dabei müssen wir immer betrachten, dass wir ja immer noch im Kriegsrecht sind und deswegen nur Militärgerichte all die Verbrechen aufarbeiten können, die unter diesem Kriegsrecht stattgefunden haben. Und das ist alles, was nach 1914 passiert ist. Jetzt überlegt euch mal, da müssen also 110 Jahre unter Kriegsrecht abgewickelt werden. Und das kann man nur mit sogenannten kurzen Prozessen oder schnellen Gerichten machen. Und dafür ist eigentlich nur das Militärrecht imstande. Ansonsten brauchen wir die nächsten 1000 Jahre nur für Prozesse und Berufungsprozesse und Berufung über Berufung über Berufung. Und das können wir uns nicht leisten. Das heißt, das ist der Grund, warum man von Seite der Weißhüte unbedingt in das Militärrecht wieder rein will und das Militär wieder aktiv haben möchte. Na, gehen wir mal noch einen Schritt in die Ukraine. Das ist ja immer noch am Laufen da. Das, was ich neulich gesagt habe, nach dem Angriff auf Belgorod haben die Russen angefangen, Raketen zu schicken, und zwar nicht wenige. Und das geht jetzt immer weiter und weiter und weiter. Und da wird ganz klar, Russland schießt NATO-Luftverteidigungssysteme systematisch platt. Ich hatte das damals schon vermutet und das bestätigt sich immer mehr. NATO-Systeme in der Ukraine machen ein Drittel aller NATO-Luftabwehrsysteme weltweit aus. Ein Drittel. Und die sind jetzt perdu, ja, über die Wupper. Aber nicht nur das, sondern es zeigt sich, wie wirkungslos die sind gegen russische Waffen. Und zwar nicht nur gegen diese gefürchteten Kinschals. Die Russen schicken mittlerweile immer mehr auch diese KH-32-Raketen. Das sind riesendicke Eier. Die fliegen auch gar nicht so schnell. Die sind zwar auch Überschallraketen, aber die fliegen nur ein Drittel so schnell wie die Kinschals. Und die haben eine riesige Payload. Das heißt, da ist richtig Bumm drin. Und damit machen die Russen jetzt systematisch alle Firmen in der Ukraine platt. Also alles, was irgendwie zunächst mal kriegsrelevante Sachen herstellt, aber auch anderes, das wird einfach platt gemacht. Und zivile Bevölkerung wird geschont, Aber alle Produktionsmittel, die der Staat noch irgendwie nutzen könnte, um diesen Krieg weiterlaufen zu lassen, die werden zerstört. Man hat also zunächst mal die Luftverteidigungssysteme abgeschaltet und geht jetzt einfach dahin und sagt, wir machen jetzt alle Fabriken kaputt. Ja, und was auffällig ist, ist, die Ukraine hat ja früher immer behauptet, ja, 90% der Kinschals haben abgeschossen und am Anfang haben sie sogar 100% abgeschossen, dann waren es nur noch 80 irgendwann und jetzt geben sie zu, dass mehr als die Hälfte durchkommt und das heißt für mich, da wird gar nichts abgeschossen. Die Ukraine ist Sitting Duck, also eine sitzende Ente, die kann man abschießen. Im Flug sind Enten schwerer zu treffen, als wenn sie sitzen und das ist so, die sitzen nur noch da und werden abgeknallt. Und annähernd 100% der russischen Waffen können Einschläge verbuchen, und zwar Treffer. Vor allem Kiew ist das Ziel und auch das sonstige Land wird deindustrialisiert. Natürlich dreht jetzt die NATO langsam durch, denn sie merken, dass sie nicht nur in dem Ukraine-Krieg gar nichts entgegensetzen können, sondern sie haben auch Angst vor anderen Kriegen. Also sie müssen es jetzt so machen, dass wenn sie, also die Kriegstreiber in den USA wollen ja unbedingt Krieg. Und wenn Krieg, dann müssen sie den so machen, dass die USA auch unabdingbar diesen Krieg verliert und damit diese ungeliebte Verfassung wegkommt, in der die Menschen der USA Waffen besitzen und tragen dürfen. Und das ist ja das Hauptziel. Die USA soll untergehen. Also wenn man jetzt irgendwelche Kriege anzettelt, die nicht den Untergang der USA befördern, dann ist das blöd. Weil dann zeigt man der Weltöffentlichkeit nur noch mehr, wie wenig schlagkräftig westliche Waffen sind. Und das ist ja auch ein Geschäft, ja, das ist ja klar. Und vor allem ist es ein Geschäft für die Politik. Die Politik verkauft ja Sicherheit und bla und sagt, kommt doch zu uns. Und Bündnisse mit den USA werden ja zerbrechen, wenn sich immer und immer mehr herausstellt, dass deren Waffen einfach gar nichts taugen. Und dass die Sicherheit, die man da gesucht hat, nicht vorhanden ist. Denk mal an Schweden und Finnland, die jetzt da in die NATO reingehen und meinen, sie sind da unter einem sicheren Schirm amerikanischer Waffen und stellen jetzt ganz entsetzt fest, die Russen können da einfach durchschießen und der Schirm ist völlig wertlos. Aber auch in der Ukraine selbst, ja, das Zelensky ist in immer auswegloserer Lage. Er muss auf der einen Seite die Hoffnung auf Sieg weiter erhalten und aufrechterhalten, sonst ist er ja weg vom Fenster. Aber auf der anderen Seite will jetzt Zaluzhny in den Defensivmodus runterschalten und in Verhandlungen gehen. Aber Zelensky kann das nicht. Er kann nicht verhandeln, ohne zu erklären, warum er den Frieden vom Februar 22 ausgeschlagen hat und damit Hunderttausende in den Tod geschickt hat, ohne auch nur ein einziges Ziel zu erreichen. Zelensky träumt also jetzt immer noch von den F-16s, die nicht kommen. Wahrscheinlich träumt er auch vom Raumschiff Enterprise. Und selbst wenn die kommen, überlegen wir das mal einen Moment und denken das durch. Dann schalten die Russen mit ihren überlegenen elektromagnetischen Angriffswaffen den F-16s einfach den Strom ab und dann fallen die runter. Bumm. Und dann wird sich auch da zeigen, dass westliche Waffentechnologie so einfach gar nichts mehr ausrichtet. Und die F-16 ist einfach ein, wie soll man sagen, ein Schlüsselelement amerikanischer Militärpolitik. Und Bündnispolitik vor allem. Ja, auch die Türken wollten ja schon immer F-16 und was nicht. Und modernere Fs, also nicht nur die F-16, sondern auch die F-35. Und wenn sich jetzt rausstellt, dass dieser ganze Spielzeugladen da einfach keine, dass man damit keine Stiche machen kann und keine Kriege gewinnen kann, sondern die einfach vom Himmel fallen, weil der Strom ausgeht, wenn die Russen das wollen. Ist nicht gerade gute Werbung. Und deswegen werden die Amerikaner sich immer mehr sperren dagegen, den Ukrainern noch F-16s zukommen zu lassen. Außerdem ist es natürlich auch noch eine andere Sache. Eine F-16 braucht einen super sauberen Flughafen, also ein super sauberes Rollfeld zum Starten und Landen. Schon die kleinsten Steinchen machen Löcher in die Hülle, ist nicht ganz so günstig. Die Ukraine hat aber diese Flugfelder nicht. Das heißt, diese F-16s müssten dann aus benachbarten NATO-Staaten starten. Und das würde dann aber die wiederum zum Ziel für die russischen Raketen machen. Und das wäre eine Eskalation, die man sich in den USA nicht leisten kann, weil damit würden nur Verbündete angegriffen und nicht die USA. Aber die Kriegstreiber in den USA wollen ja, dass man das Kernland USA angreift. und dort dafür sorgt, dass die Verfassung verschwindet mit dem zweiten Verfassungszusatz. Aber in Europa würden ja nur die Bündnispartner abspringen und nicht das Kernland USA kaputt gehen. Und deswegen ist das natürlich nicht unbedingt zielführend. Ja, man muss sich immer überlegen, was wollen die eigentlich wirklich? Und dann sieht man, warum sie da so rumeiern und nicht zu Potte kommen. Naja, und dann sitzt natürlich der Selenskyj auch noch in der Wahlfalle. Ja, hat die Wahlen ausgesetzt und verlängert damit seine Macht illegitimerweise, aber auch den Krieg, den er wiederum nicht gewinnen kann. Aber er verlängert den Krieg auch dafür, dass er nicht wählen lassen muss. Das heißt, es ist wie eine Schlange, die man mit ihrem eigenen Schwanz erwürgt. Also er hat keine Legitimation ohne Wahl, aber er schiebt die Wahl weiter weg, um weiter Krieg machen zu können. Und da ist natürlich irgendwann Ende Gelände. Die Leute weder im Innen in der Ukraine noch draußen werden das lange noch angucken. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch wieder den Kopf gefüllt. Ich sag mal, für heute machen wir Schluss. Macht's gut. Seid herzlich gegrüßt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.